Special Center für den Herzensack. Meine Zeit verkaufen, wenn ich in die Kneipe gehe. In der Liebe weiß ich keinen Rat. Wir denken, was ich sei. Wir denken, bitte rein. Ich will wissen, wohin, wenn ich mir auf den Geist gehe. In die Westen, wenn ich mir auf den Geist gehe. Wenn er wahrkommt, ich will ihn nicht zu bauen. Kann ich von nein, ich will das wollen. Ich will das wollen. Ich will das wollen. Ich will das wollen. Wenn das ihr Eltern quälen ihre Kinder. Das geht lieber, das geht nicht gern. Und so grübel, lass weit aus dem Leben. Und ich glaub, ich glaub, da irgendetwas hier. Wir denken, was ich rein. Wir denken, ich bin rein. Ich will das wollen, wenn ich mir auf den Geist geh. Ich will das wollen, wenn ich mir auf den Geist geh. Wenn er warm kommt, ich will ihn nicht zu laufen. Deine Mutter heilig. Ich will das wollen, ich will das wollen, ich will das wollen. Ich will das wollen, wenn ich mir auf den Geist geht. Wenn ich das wollen, ich will das wollen. Ich will das wollen, ich will das wollen. Ich will das wollen. Dankeschön.